am Schlachtenfeld, die Schwerter gezogen, der Mut ist gestählt. Ein letzter Komet, die Pferde stehen bereit. Wir haben Grimm der Feinde, zu kämpfen ist es Zeit. Und fremd ist Furcht, nicht dein letztes Gebet, weil Vater uns zur Seite steht. Weil Kühen tragen uns vor dem Flug, wenn wir tun den letzten Atemzug. Mein Weib hart allein auf unserem Gut, sie wiederzusehen, kämpf ich bis auf Blut. Ich habe kein Erbarmen mit dem Christenpack. Mein Schwert ist ihr Verderben, heut ist Vergeltungstag. Und fremd ist Furcht, nicht dein letztes Gebet, weil Vater uns zur Seite steht. Weil Kühlen tragen uns vor dem Flug, wenn wir tun den letzten Atemzug. Die Schlacht hat Freude, Strömen fließt das Blut, wir bringen die Todesfurcht und stehen mit Heldenmut. Und willst du noch sehen, wie die Sonne sinkt? Auch nur die Starke wirken, wer ihn sich erringt. Und fremd ist Furcht, spricht dein letztes Gebet, weil Vater uns zur Seite steht. Weil Türen tragen uns vor dem Flug, denn wir tun den letzten Atemzug. Ein Freund steht vor mir und fällt gebrochen tot. In rasendem Zorn hab ich mein Schwert mit Christenblut rot. Ich werde hier nicht sterben, denn Ruhm ist, was ich such. Und stehst du nicht zum Kampf, hier ein Schwert, mein Tod im Blut. Und fremd ist Furcht, sprich dein letztes Gebet, weil Vater uns zur Seite steht. Weil Türen sagen uns vor dem Flug, wenn wir tun letzten Atemzug. Die Schlacht ist nun vorüber. Wir stehen im Zwielichtschein. Die Waffen sind blutrot. Der Ruhm wird ewig sein. Wir reiten zurück zur Burg. Ein großes Fest hält statt, ein Heil unserem Stamme, der den Sieg errungen hat. Uns fremd ist Furcht, spricht dein letztes Gebet, weil Vater uns zur Seite.